Vergiss deinen Stolz, pack ihn ins Portemonnaie. Wir haben es so gewollt, es muss jetzt geschehen. Hast du den Glockenklang? Ich kauf dir keinen Ring. Um 12 ist Weltuntergang, du kannst nichts mehr gewinnen. Mehr gewinnen. Du brauchst keinen Lippenstift, es reicht dein Gespür, dein Überlebensgift. Strecke alle Waffen, weil der Rubel nicht mehr rollt. Wir zwei werden es schaffen, ich bin die Kugel in deinem Colt. Dann komm. Kommt hierher, wird dir aufgelöst, haben wir.